Wenn wir dies lesen und uns zu Gemüte führen, wie sehr wir alle selber im Banne der Hochwertung umstürzlerischer Attentate waren und sind, dann fühlen wir ordentlich wie aus tiefer Traumhypnose erwachend, welch ungeheure Macht geistiger Vergewaltigung Zion ungesehen und unerkannt wohl schon seit Jahrhunderten ausübt. Im zionistischen Lichte wird nun diese Tat Friedrich Adlers plötzlich völlig neu zu deuten sein. Mit einem Male verstehen wir die Ruhe und Präzision des Verfahrens im Schutze der Weltfreimaurerei, die begreiflicherweise dafür Sorge getragen hatte, dass die gut verteilte Schavrusse hin wiederum dafür Sorge trug, dass dem Attentäter am Tatorte kein Härchen gekrümmt werde, die dafür Sorge trug, dass er als Märtyrer eingesperrt, als Held des Volkes aber begnadigt wurde. Wer von uns allen wäre frei und selbstständig genug im Denken gewesen, um damals nicht im eigenen Denken gelähmt und geradezu geknebelt, völlig der von Zion auf dem Präsentierbrett der öffentlichen Meinung dargereichten Deutung zu verfallen? Und dann noch Adlers unverfrorene und selbstbewusste Begründung seiner Meucheltat. In Zeiten der Gefahr für ein ganzes Volk habe jeder das Recht, wenn die Gesetze versagen, sich und seinem Volke selber zu helfen durch Beseitigung dessen, der dem Volkswohle hindernd im Wege stehe. Wahrlich, wenn heute ein deutscher Mensch in dieser wehrlos Zions Gewaltherrschaft preisgegebenen Stadt Wien, die durch das fluchwürdige Einverständnis mit der christlich-sozialen Regierung unabhängig vom Lande Österreich zu einer eigenen Landeshauptmannschaft emporgerückt oder besser herabentwürdigt worden ist, wenn da ein Deutscher, erkennend, dass Wien unter Zions Regierung wohl für alle Zeiten aufhören soll, eine deutsche Stadt zu sein, den heutigen zionistischen Regenten von Wien, Herrn Danneberg, nach berühmten Mustern beseitigte, wer könnte es wagen, ihn, der nun deutscherseits das völlig analoge täte und bekundete, zu verdammen? Dass auf deutscher Seite kein Mann auftaucht, der überhaupt nur sieht, dass die ehemalige Reichshaupt- und Residenzstadt Wien heute die erste Provinzstadt des kommenden Reiches Zion geworden ist, geschweige denn aus verödetem Traumzustand und Lethargie erwachend sich zur rettenden Tat aufschwingt, ist das traurige Symptom des im Wiener ertöteten und zugrunde gegangenen Deutschtums. Um Missverständnissen und Drohungen mit dem Staatsanwalt vorzubeugen, bemerkt der Verfasser, dass er gewiss nicht zum politischen Mord an dem Erwähnten oder irgendeiner unserer heutigen politischen Größen aufstacheln will, da er die Remedur gegen Zion nur im Gesetz, nie aber in törichten, märtyrerschaffenden Gewaltstreichen erblickt. 28. Bei der soeben erwähnten fluchwürdigen Teilung des selbstständig verwalteten Landes Niederösterreich von der selbstständig verwalteten Stadt Wien wird es an der Zeit sein, eines der bedeutsamsten Faktoren zu gedenken, der den ungehinderten Aufstieg Zions zur alleinherrschenden Weltmacht mächtig fördern half. Der Stellungnahme Roms zum Deutschtum und seines geheimen Einverständnisses mit Zion, wie es sowohl in dem angedeuteten wie in tausend anderen Fällen für denjenigen, der nicht Worte, sondern Taten zur Ergründung des Wollens irgendwelcher Mächtegruppen heranzuziehen gelernt hat, unter der Maske der Gegnerschaft immer wieder erkennbar wird. Wer aufgrund der katholischen Kirche und ihrer Entstehung hinabstiege, der würde gewahr werden, dass letzten Endes die Kirche die Rache des beweglichen Geistes an und der Schutz vor dem menschheitserlösenden Willen Jesu Christi gewesen ist. Dass der vom göttlichen Geiste erfüllte Mensch aber, da er lehrte, dass das Himmelreich in uns für jedermann zu finden sei, mit entsetzten und verstörten Blicken um sich sehen würde, wenn er gewahr würde, wie eine Gesellschaft mit unbeschränkter Haftung in seinem Namen ihre seelenvergewaltigten Netze über dem Erdball auszuspannen bemüht war, ist für denjenigen, der die Gestalt Jesu Christi unabhängig von Dogma und Deutung zu erschauen wusste, überzeugend klar. Wer aber in der Tat an sich nur flüchtig vorüberziehen lässt, welche Fülle der ungeheuerlichsten seelischen und leiblichen Vergewaltigungen im Namen Jesu Christi von der römischen Kirche über die Welt gebracht wurde, der kann nicht mehr darüber im Zweifel sein, dass hier eine jüdische Machtwillen- und jüdisch-psychagogischer Vergewaltigungsgier verwandte Genossenschaft begründet worden war, eine Genossenschaft, die diese Verwandtschaft sowohl durch Duldung und Benutzung jüdischer Geldmacht als namentlich durch den in allen Jahrhunderten feststellbaren Zustrom jüdischer Elemente zur römischen Kirche bekundet hat. Denn wo die römische Kurie dem Judentum gegenüber auf rein religiösem Standpunkt steht, mithin jeden Getauften mit offenen Armen aufnimmt, da ist, wäre selbst in der Uranlage Rom dem jüdischen Geiste nicht allzu nahestehend gewesen, der Verjudung der Kirche Tür und Tor geöffnet. Vergessen wir nie, dass die ersten Christen Juden waren. Ja, es muss sogar in diesem Zusammenhange gesagt werden, dass für den Seelenkundigen darüber kein Zweifel obwalten kann, dass gerade durch den jüdischen Zustrom mittelalterliches Dogma und Fanatismus immer wieder in der christlichen Kirche aufgeschürt wird, dieweil ja die Sucht des stehend Getauften dahin geht, nach dem uns wohlbekannten und gerade hier wörtlich anwendbaren Überkompensierungsgrundsatze päpstlicher als der Papst vor seinen priesterlichen Genossen zu erweisen, wie stark und tief er vom Geiste der Kirche durchdrungen sei. So will es denn die Tragödie des Glaubenswahns, dass gerade von den zutiefst ungläubigen Naturen dank fanatischen, vor sich und der Welt zur Schau gestellten Gläubigkeitsgebärden, Aberglaube und Dogmenwahn immer wieder zu ekstatischer Lohe emporflammen und die Menschheit so durch die Befruchtung des Kirchenglaubens mit im letzten Grunde ungläubigen Elementen niemals vom alten Irrlehren befreit werden kann. Dieser Blick des Psychologen freilich, der es wagt, hinter die Masken pfäffischer Gebärden und gläubig erstarrter Gesichtszüge zu blicken, ist dem Römling wenig genehm. Was uns aber gewisslich nicht hindern wird, die wahren politischen Zusammenhänge, wie sie sich aufgrund solcher Einsicht uns erschließen, freimütig darzulegen. Beide Großmächte aber, Zion und Rom, tragen Masken von Partei und Gläubigkeit, die für den Uneingeweihten das eigentliche, dahinter versteckte Antlitz niemals erkennen lassen. Und während Zion heute, sei es namentlich als Sozialismus verkleidet, sei es in allen übrigen Parteien durch seine unerkannten Abkommandierten allgegenwärtig waltet, hat Rom in Deutschland eine gewaltige Zentrumspartei, in Österreich die durch Karl Lüger begründete christlich-soziale Partei zu seinen politischen Organen erkoren.